Am nächsten Morgen, als Hanni, Nanni, Jenny und Jürgen zusammen mit den beiden Hubers am Frühstückstisch saßen, platzte Peter mit einer Neuigkeit herein, die alle überraschte. Ja? Ende. Nun wurde nicht mehr zwanglos gefeiert. Alles konzentrierte sich auf die bevorstehenden Filmaufnahmen. Nein, das ist er! Schade, die Party ist eigentlich vorbei. Mach dir nichts draus, Barbie. Du musst es anders sehen. Anders? Wie denn, Skipper? Naja, diese Filmgeschichte ist eben ein Teil der Strandparty. Keiner von uns hätte je in einem Film mitgewirkt, wenn du diese Party nicht gemacht hättest. Und es ist doch eine tolle Sache. Auch wenn er vielleicht keinen einzigen Oscar kriegt. Es macht einfach Spaß. Nachbarschaft mitbekommen, was wir zu bereden haben. Ach, du hast ja wohl Fieber. Ich denk nicht daran, euch reinzulassen. Na, dann rufen wir eben sofort bei Sheila an und erzählen ihr das Neueste über Sean Ford Newman und Fandango. Ja, also gut, wenn das so ist. Ich meine, ich auch. Die alte Lene war eine liebe Frau. Freundlich umsorgte sie die Kinder und gab ihnen reichlich Kuchen, während sie ungeduldig darauf warteten, den Erben sehen zu können. Ich sage euch, sie hat geflunkert. Eine Operation würde überhaupt nichts bringen. Und das weiß sie. Ich glaube, Skipper hat recht. Nadine macht sich selbst was vor. Sie will nicht, dass man ihr das letzte bisschen Hoffnung nimmt. Ja. Wir sollten mit ihren Eltern reden. Die könnten es uns sagen. Nein, nein. Ich finde, wir sollten das tun, was Nadine will. Sie in Ruhe lassen. Barbie, gehst du ran? Bin schon dabei. Ja? Hallo? Barbie, hier ist Schwarz von der Tageszeitung. Wie geht's denn? Danke, Herr Schwarz. Haben Sie schon mit Ihrem Chefredakteur gesprochen? Deshalb rufe ich an. Es geht in Ordnung. Wir machen das mit Nadine. Wann können wir denn mit ihr reden? Das weiß ich nicht. Ich muss Nadine fragen. Ich rufe dann später wieder an, okay? Einverstanden. Aber lass mich nicht zu lange warten. Puh, das war Herr Schwarz. Es klappt. Die Zeitung will einen Bericht über Nadine bringen. Oh je, jetzt sitzen wir in der Klemme. Und warum hast du Herrn Schwarz nicht gesagt, dass Nadine nicht will? Weil ich nicht so schnell aufgebe. Wisst ihr was? Ich möchte noch einmal mit den Bauern reden. Was soll das denn? Wollt ihr nicht zu ihren Eltern gehen? Ich weiß nicht. Ich mag diesen Bauern irgendwie. Und er kennt Nadine und ihre Eltern. Ich habe das Gefühl, dass wir bei ihm etwas erreichen könnten. Nadine ist oft bei ihm und das muss ja einen Grund haben. Ja, das stimmt. Also gut, versuchen wir es. Aber wenn das nicht klappt, sollten wir Nadine wirklich in Ruhe lassen. Ja.